Ich ahne bereits, dass Justus nicht nur nach dem Papagei, sondern auch noch nach etwas anderem fahnden will. Warum wohl? Weil der Papagei so seltsam gebildet spricht. Errare humanum est. Aber ein rechter Detektiv riskiert es, auch mal zu irren. Er setzt seinen Ehrgeiz daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Justus und Peter verließen Mr. Fentress. Sie wollten in den Rolls-Royce steigen. Doch da sahen sie eine Dame, die offenbar etwas suchte. Da hat jemand ein Problem. Komm, Peter, vielleicht können wir helfen. Okay. Entschuldigen Sie, Miss. Haben Sie etwas verloren? Oh ja, Schneewittchen ist weg. Habt ihr sie nicht gesehen? Nein, Madam. Ist Schneewittchen ein Papagei? Ja, aber woher weißt du das? Wir sind Detektive. Hier unsere Karte. Dass Sie einen Papagei suchen, habe ich daraus geschlossen, dass Sie dort einen Papageienkäfig abgestellt haben. Und dass Sie mit Sonnenblumenkernen locken. Ja, Papageien lieben Sonnenblumenkerne. Haben Sie Schneewittchen vor einiger Zeit von einem mexikanischen Hausierer gekauft, Madam? Ja, das habe ich. Wie ist Ihnen denn Schneewittchen abhanden gekommen, Miss Wegener? Ach, meinen Namen wisst ihr auch? Ihr müsst aber wirklich gute Detektive sein. Ja, wie war das mit Schneewittchen? Ja, also ich war zum Einkaufen und als ich zurückkam, war Schneewittchen weg. Der Käfig war offen. Also gestohlen. Ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen? Nein, eigentlich nicht. Nur, dass ich beinahe überfahren worden wäre, als ich nach Haus kam, von einem schwarzen Sportwagen. Ein dicker Mann saß am Steuer. Ihr glaubt, er hat Schneewittchen gestohlen? Ich fürchte ja. Ja, aber warum? Warum kauft er sich denn nicht selbst ein? Das werden wir herausfinden, Madam. Konnte Schneewittchen sprechen? Aber ja doch, sehr schön sogar. Sie sagte, weiß wie Schnee, rot wie Blut und braun wie Zedernholz. Ist Sherlock Holmes zu Hause? Die Märchen der Brüder Grimm scheinen in Kalifornien nicht besonders gut bekannt zu sein. Wie steht's denn mit euch? Nun, die drei Fragezeichen bemühten sich in den nächsten Tagen, mehr über die verschwundenen Papageien herauszufinden, jedoch vergeblich. Die sprechenden Vögel blieben spurlos verschwunden. Justus rief Peter und Bob zur Besprechung in die Zentrale, dem Wohnwagen auf dem Schrottplatz. Ach, Bob, mach doch mal die Tür zu. Danke. Oh, wir sind am Ende. Wir sind keinen Schritt vorangekommen. Wir müssten den Wagen finden. Unmöglich. Wir kennen ja noch nicht mal die Zulassungsnummer. Nicht unmöglich. Wenn wir ein paar tausend Kinder in Kalifornien fragen, stoßen wir bestimmt auf einen, der den Wagen gesehen hat. Logisch. Glänzende Idee, Bob. Meinst du wirklich, Just? Genial einfach und deshalb glänzend. Wir werden die Jungen in Kalifornien fragen. Irgendwann ist der Sportwagen bestimmt aufgefallen. Und über den Wagen spüren wir auch Mr. Claudius auf. Ja, du sprichst von deiner Telefonlawine, Justus. Natürlich, Peter. Anders geht es nicht. Jeder von uns ruft 10 bis 12 Freunde und Bekannte an. Und die sollen dann wiederum ihre Freunde befragen und so weiter. Peter, die genaue Beschreibung bitte. Gern, Just. Also, zweitüriges Ranger-Sportcoupé, mhm. Schwarz, rote Polster, mhm. Neuestes Baujahr, mhm. In Kalifornien zugelassen. Mhm. Und polizeiliches Kennzeichen endet auf 13. Okay. 13. Das müsste genügen. Wir bringen die Lawine ins Rollen und am Ende haben wir den Sportwagen und den dicken Mr. Claudius. Vergesst nicht, ihn zu erwähnen. Prima, Just. Aber, ja, wir müssen auch eine Belohnung aussetzen. Das ist richtig, Peter. Aber was können wir bieten? Unsere Barschaft ist nicht der Rede wert. Wie wär's mit einer Fahrt im Rolls-Royce? Ja. So etwas macht jedem autobegeisterten Jungen Spaß. Er könnte über Autotelefon mit seinen Freunden sprechen. Das wäre wirklich nicht schlecht. Dann sind wir uns ja einig. Ja, vielleicht bringen wir auch noch ein paar Dollar zusammen. Freunde, bringt die Lawine ins Rollen. Gut, Just. Lass mich mal ans Telefon. Was meinst du, Just? Wie viele Jungen werden wir mit der Lawine erreichen? Lass uns mal rechnen, Bob. Also, wenn jeder von uns 5 Jungen anspricht, sind das 15. Wenn jeder dieser 15 wiederum 5 andere anruft, haben wir 75. 5 mal 75 gibt 375. Mann, und das mal 5 ergibt 1875. Boah, und das mal 5? Oh, hör auf. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir damit die Telefone in ganz Kalifornien blockieren. Hallo, Sprecher. Justus' Telefonlawine funktionierte. Zumindest insofern, als kurz darauf tatsächlich Tausende von Telefonanschlüssen in Kalifornien blockiert waren. Die drei Fragezeichen warteten in der Zentrale auf einen Rückruf.